Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews veranstalteten der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas am 1. Mai im Clubhaus der Parlamentarier in Seoul die Gründungsfeier des Süd-Nord-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress für Frieden und Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Süd-Nord-Beziehungen. Auf der Feier betonten die Redner, im Dezember des Vorjahres habe man sich darauf geeinigt, einen gesamtnationalen Kongress der Koreaner im Süden, im Norden und im Ausland zu veranstalten und sich dabei dazu entschlossen, mit der Macht des großen nationalen Zusammenschlusses den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes zu verwirklichen. Der gesamtnationale Kongress sei ein Versprechen aller Landsleute, ein wichtiger Anlass, der den Neubeginn der Süd-Nord-Beziehungen proklamiere und ein Kapitel des Entschlusses dazu, eine zweite Ära vom 15. Juni einzuleiten.